Lektion 3. Übung G. Beispiel. Wie lange dauert der Kurs? 2 Wochen. 2 Wochen. 2 Wochen. Bitte beginnen Sie. Wie lange dauert der Kurs? 2 Wochen. Wie viele Teilnehmer sind im Kurs? 19 Teilnehmer. Wie viele Teilnehmer kommen aus Italien? 12 Teilnehmer. Wann beginnt der Kurs? Am Montag. Wie viele Stunden pro Woche hat der Kurs? 20 Stunden pro Woche. Wie viele Stunden pro Tag hat der Kurs? 4 Stunden pro Tag. Und die Kursgebühren pro Stunde? 15 Euro pro Stunde. Danke.